Folgende Veranstaltung findet statt im Rahmen der Kampagne Rassismus tötet. Aktuell sind in der Kampagne Leute vernetzt aus Leipzig, Bremen, Erfurt, Göttingen und Berlin. So. Und nichtsdestotrotz, auch wenn es jetzt keine bundesweite Organisation ist, so werden wir planen halt verschiedene Veranstaltungen in verschiedenen Städten. Und Anlass der ganzen Geschichte ist halt der 20. Jahrestag der Pogrome von Rostock-Lichtenhagen. Wir denken halt, dass Rostock ein Sonderfall war, gemessen daran, dass es stellvertretend steht für eine Situation, wie sie halt überall in den 90ern war, nämlich dass halt Neonazis unter dem Beifall artiger deutscher Ansätze und Steine geworfen haben auf Nichtdeutsche. Der Sonderfall ist letzten Endes halt die Abschaffung des Asylrechts, wofür halt Rostock als Argument herangezogen wurde und was heute einem, wir wissen halt, Politik hat heute einfach einen anderen Sprech drauf, ein bisschen verschwörungstheoretisch vorklingt, war damals einfach wirklich Realität. Rostock wurde tatsächlich herangezogen als Argument, um das Asylrecht, das Grundrecht auf Asyl, ein einklagbares Recht, also sehr liberal im Vergleich zu anderen Ländern damals, abzuschaffen. Und wie gesagt, Jochen Schmidt sagt einigen Leuten was, der diesen Film gemacht hat, The Truth Life in Rostock. Wenn man sich den heute halt anguckt, möchte man nicht glauben, dass eigentlich der Vorgängerfilm davon, das ist eine Sendung bei Kennzeichen D gewesen, indiziert wurde. Indiziert, weil er einfach zu genau war. Also zu ehrlich für die Öffentlichen. Und die Veranstaltung wird sich an einem Buch orientieren, was halt Jochen Schmidt geschrieben hat im ersten Teil, Politische Brandstiftung. Da sind viele Sachen drin, die ihr halt auch The Truth Lies in Rostock kennt, nur mit dem Unterschied, dass das Buch 10 Jahre nach dem Pogrom veröffentlicht wurde, darum halt auch an vielen Stellen etwas genauer ist. Wir werden halt mit vielen Leuten sprechen lassen, die halt hier heute nicht sitzen können. Das heißt, man kriegt halt nochmal einen konkreteren Einblick, der halt über den Film The Truth Lies in Rostock hinausgeht, weil der ja ein Jahr später produziert wurde. Und im zweiten Teil der Veranstaltung wird es darum gehen, inwieweit halt Medien diese Sache im Vor- und im Nachhinein halt begünstigt haben. So. Und genauso heißt halt auch der Titel der Veranstaltung, nämlich halt geistige und politische Brandstiftung des Pogrom von Rostock-Lichtenhagen. Und ja, ich hoffe, dass ihr halt alle was draus ziehen könnt. Ich hoffe, dass ihr auch zu den Demos nach Mölln, die hat sich in diesem Jahr auch zum 20. Mal, nach Rostock halt mitkommt. Oh, vielleicht nachher nochmal fragt, was wir sonst so planen. Und ansonsten wünsche ich euch halt jetzt viel Spaß. Ich bin der Typ, der die Knöpfe drückt und du hältst diesen Vortrag. Gut, ja. Ja, ich begrüße euch auch nochmal. Genau, ich bin die Referentin. Und wie mein Kollege schon sagte, also diese Veranstaltung ist halt in zwei Teile gegliedert. Einmal geht es halt um die politische Brandstiftung, es geht um politische Weichenstellungen, die so ein Pogrom ermöglichen. So, und der zweite Teil geht halt um geistige Brandstiftung, wie durch halt Stereotypisierung und Rassismen entstehen innerhalb der medialen Landschaft und wie diese halt an das sogenannte Volk halt herangetragen werden. Diese Veranstaltung hat nicht den Anspruch zu analysieren oder eine vorgefertigte Meinung halt rüberzubringen, sondern sie hat vor allem den Anspruch halt darstellend zu sein. So, und im ersten Teil werden halt genau die Vorgänge im Haus dargestellt, in dem halt die 115 Vietnamesinnen mit dem ZDF-Team von Jochen Schmidt und halt der Sozialarbeiterin Astrid Bedig, wo die halt drin eingesperrt waren und halt, mit dem Tod bedroht wurden. Und in dem zweiten Teil werde ich euch halt vor allem sehr viele Zeitungsausschnitte und Bilder zeigen, die wo ihr selber draus ziehen könnt, halt inwiefern halt sowas halt Meinungen stiftet, die so vorher nicht vorhanden gewesen ist. So, gut, dann lege ich jetzt mal gleich los. Also nochmal zur Person von Jochen Schmidt. Wie gesagt, er war halt in diesem Haus eingeschlossen. Er ist am 24. August, die Pogrome haben am 22. August 1992 begonnen. Er war am 24. August 1992, ist er mit seinem Team halt nach Rostock gefahren, nach Lichtenhagen und wollte vor Ort halt eine möglichst realitätsnahe halt Darstellung der Ereignisse liefern und ist dabei halt in diesen Strudel der Ereignisse geraten, wo er halt in diesem Haus eingeschlossen war. Und er hat das halt tatsächlich überlebt. Also die Menschen hätten ersticken oder verbrennen können, aber sie haben es war wirklich reines Glück, dass keine Menschen während dieser Vorgänge halt gestorben sind oder zu Tode gekommen sind. Und ja, und dann hat er halt irgendwie, das waren natürlich so heftige Erlebnisse, dass er halt die ganzen 10 Jahre danach halt weiter recherchiert hat, was es für politische Weichenstellungen im Hintergrund gegeben hat. Und hat dann halt dieses Buch halt rausgegeben. Und in dem Buch bezieht Schmidt ganz klar Position und bezeichnet halt die Vorgänge in Rostock als Pogrom in einer Serie fremdenfeindlicher Angriffe, die damals über das Land gerollt sind. Aber seiner Meinung nach hat halt Rostock eine exponierte Stellung und das begründet er halt mit 3 Gründen. Und zwar einmal halt diese unglaubliche Zahl von 3000 Klakören. Also dem Mob, der daneben gestanden hat, angefeuert hat, gejohlt hat, Deutschland den Deutschen gerufen hat. Dann zweitens die massive Medienpräsenz vor Ort, also Medien, die nicht irgendwann eintreffen hinterher und Bericht erstatten, sondern direkt beim Geschehensablauf halt hautnah daneben sind. Und die Akteure halt fotografieren, ihnen 50 Mark in die Hand drücken, damit sie den Hitlergruß zeigen, Scheinwerfer in Stellung bringen, damit halt alles richtig schön im Bild halt irgendwie festgehalten wird. Und dann halt vor allem für einen Polizei, also Rostock steht für ihn für einen Polizeiansatz, der im wesentlichen Moment keiner war. Das ist seine eigene Formulierung. Und genau dieser Sache ist halt nachgegangen. So. Und da möchte ich ihn halt zitieren aus dem Vorwort. Während das Haus lichterloh brannte, war von den Freunden und Helfern nicht zu sehen. Warum? Diese Frage ist bislang nicht überzeugend beantwortet worden. Weder in den beiden parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, in Gerichtsverfahren, noch in diversen publizistischen Untersuchungen. Denn diese Frage zielt auf die Politik in Stadt, Land und Bund. Dass es in Rostock zu dem Pogrom kam, liegt mit in ihrer Verantwortung. Die Handlungen der Hauptakteure innerhalb der Einsatzleitung sind untrennbar verbunden mit den Handlungen verantwortlicher Politiker. Die wohl wichtigste Frage aber besteht darin, ob es eine Verbindung zwischen politischen Handlungen und rechtsextremistischen, also ich zitiere ihn, ich habe selber Probleme mit dem Wort Extremismus, aber ich zitiere halt hier eine Person, das wollte ich eigentlich am Anfang noch voranschieben, habe ich aber vergessen, ob es eine Verbindung zwischen politischen Handlungen und rechtsextremistischen Straftaten gibt. Bislang wurde vornehmlich von Medienvertretern der Verdacht geäußert, als hätten Politiker auf allen Ebenen durch das Unterlassen deeskalierender Maßnahmen das Pogrom begünstigt. Das wäre der passive Part. Aber vieles spricht dafür, dass es noch mehr gab. Dass es auch ein aktives Handeln gab mit einer bestimmten Absicht, nämlich um ein Fanal zu erzeugen mit dem Ziel, 1992 eine Änderung des Asylrechts voranzutreiben. Ich weiß, dass viele der damals Verantwortlichen schon lange einen Schlussstrich unter das Kapitel Lichtenhagen gezogen haben. Sie glauben, dass hinlänglich Gras über die Sache gewachsen und das Pogrom verjährt ist. Da täuschen sie sich, denn Verantwortung verjährt nicht. Ja, und wie gesagt, halt durch die jahrelange Recherche hinter den Kulissen ist er dann auf eine Faktenlage gestoßen, die ihn halt darauf schließen ließ, dass das Fanal von Rostock das Ergebnis einer politischen Strategie ist und gewollt war. Und steht, also diese politische Strategie stand und fiel mit der Polizei, der sogenannten Polizeitaktik, die ein Zeitfenster geöffnet hat, wo halt die Erstürmung des Wohnheimes für Vietnamesen möglich war und in der Zeit das Haus halt auch angezündet wurde. Gut, erstmal zu der Geschichte halt des Wohnheimes. Die Aufgänge 18 und 19 wurden seit 1977 in der DDR für kubanische und vietnamesische Hafenarbeiterinnen genutzt und viele von denen sind halt nach der Wende weggezogen und dadurch ist die 18 frei geworden. Und da hat man dann Ende 1990 die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber eingerichtet. Ab 1991 war die ZAST notorisch überbelegt. Der Grund dafür war, dass lediglich 10 Stellen vorgesehen waren, die Asylanträge halt bearbeiten sollten. Und dadurch kam es natürlich zu einem ständigen Bearbeitungsstau. Und infolgedessen mussten dauernd Hunderte von Menschen halt draußen schlafen, was den Deutschen halt gewaltig gestunken hat. Dazu kommt halt noch, dass diese Menschen komplett ohne, also solange sie den Antrag nicht gestellt haben, hatten sie halt kein Recht auf Verpflegung. Und es wurden halt auch zum Beispiel keine Toiletten hingestellt, sodass diese Menschen halt irgendwie gucken mussten, halt was sie essen, wo sie halt ihre Notdurft verrichten können. Und das hat den Deutschen natürlich unheimlich gestunken. Es hagelten Beschwerden über die unhaltbaren Zustände und sehr viele Eingaben halt im Rathaus. Und daraufhin ist dann zwischen dem Ortsamt und der Kommune halt ein offener Streit ausgebrochen, wer denn eigentlich für die ZAST jetzt verantwortlich ist, beziehungsweise für die Menschen, die vor der ZAST kampieren müssen. 16. Juni halt hat die Deutsche Presseagentur berichtet, dass massenhaft Flugblätter aufgetaucht sind von der sogenannten Hamburger Liste für Ausländerstopp. Das ist eine NPD-Unterorganisation, die in den 80ern in Hamburg gegründet worden ist. Und die sind dann halt nach Rostock gegangen, weil sie dort ein Betätigungsfeld für sich sahen und haben dann halt Flugblätter mit Rostock bleibt deutsch, Widerstand gegen die Ausländerflut und Grenzen dicht machen halt massenhaft verteilt. Und wollten halt auch eine sogenannte Bürgerinitiative in Rostock halt nach dem Motto Rostock bleibt deutsch gründen. Und daraufhin gibt dann Mark Danz, war damals der Innensenator von Rostock, der gibt am 29. Juni Entwarnung, er habe die Sache in die Hand genommen, die wilden Camper seien in Notunterkünfte untergebracht worden und er würde das sogenannte Problem am 1. September beseitigen. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der 1. September eine reine Fantasietermin von Mark Danz war, es gab keine Lösung. Es sollte einfach auf eine Situation hinauslaufen, für die es keine Lösung gibt oder durch dieses Vorenthalten einer Lösung, wie gesagt, sollte halt eine bestimmte Situation halt erreicht werden. Ja, und diese ganze Sache wurde halt natürlich durch massenhafte rassistische Berichterstattung durch die lokale Presse begleitet. Wir hatten teilweise solche Artikel wie, wo berichtet wurde, dass Roma und Sinti halt ihren Gewohnheiten nachgehen und Tauben im Zimmer grillen. Und lauter so ein Kram halt so und halt über klauende und bettelnde Zigeunerinnen halt. Also damals gab es halt auch noch einen sehr unsensiblen Umgang mit dem Wort Zigeuner. So, heute sagen wir ja Roma und Sinti, damals wurde halt völlig unverhohlen halt Zigeuner gesagt. Und ja, genau, und da konnten halt die Menschen vor Ort in Rostock und Mecklenburg-Vorpommern sich darüber informieren, halt wie diese seltsamen Wesen halt Tauben in ihren Zimmern grillen. Genau, das war damals, es war die Ostsee-Zeitung, die das abgedruckt hat. Also es wurde ja Entwarnung gegeben Ende Juni. Und Anfang August haben die Zeitungen gemeldet, dass halt ein historischer Höchststand erwartet würde an Bürgerkriegsflüchtlingen. Das hatte natürlich mit den Kriegsverläufen in Jugoslawien etwas zu tun. Und daraufhin hat der Landesausländerbeauftragte die Stadt halt vergeblich um die Bereitstellung weiterer Gebäude halt gebeten. Die ZAST war für 200 Menschen halt ausgelegt, die dort unter menschenwürdigen Zuständen leben konnten. Jede weitere Überbelegung, halt, also teilweise waren da 500 Leute teilweise drin, führte zu wirklich menschenunwürdigen Zuständen. Die Zimmer waren ungefähr 8 Quadratmeter groß, da könnt ihr euch vorstellen, dass da bis zu 10 Menschen oder so auf dem Zimmer halt zusammengefercht wurden. Und darauf, wie gesagt, da als dann halt diese neue, als die Flüchtlinge halt aus Jugoslawien kamen, wurde eigentlich schon von dem Landesausländerbeauftragten gleich Bescheid gesagt, dass eigentlich mehr Gebäude gebraucht würden, aber die gab es nicht, die wurden nicht bereitgestellt. Und die logische Folge war, dass halt 400 Menschen notgedrungen auf der Wiese vor der ZAST kampieren mussten. Wieder mit den gleichen Umständen, keine Verpflegung, keine Toiletten, keine medizinische Versorgung von Babys oder alten Menschen. So, sie waren Wind und Wetter und den Aggressionen der Deutschen halt vollkommen ausgesetzt. Ja, und am Dienstag halt ist dann halt bei der lokalen Presse ein Anruf eingegangen. Der anonyme Anrufer drohte, wenn die Stadt nicht bis Ende der Woche in Lichtenhagen für Ordnung sorgt, dann machen wir das, und zwar auf unsere Weise. In der Nacht vom Samstag auf Sonntag räumen wir in Lichtenhagen auf. Das wird eine heiße Nacht. Die Reaktion des Innensenators Peter Magdans war die, dass er gesagt hat, er hätte noch nie was von so einer Interessensgemeinschaft gehört. Das wäre ihm alles vollkommen neu. Und er könne da nichts machen, weil wenn weitere Unterkünfte zur Verfügung gestellt würden, würden noch mehr Asylsuchende kommen. Das würde die Erfahrung zeigen. Ja, und damit, also was zwischen den Zeilen hier steht, ist halt, finde ich, liegt halt einfach auf der Hand. Er gibt halt den Menschen recht. Er sagt halt, wenn man den Asylanten halt, den Schmarotzern, halt einen Finger reicht, dann nehmen sie halt gleich den ganzen Arm. So, und deswegen könnte man diesen 400 Menschen, die vor der ZAST kampieren müssen, nicht helfen, weil in dem Moment, wo man mehr Betten zur Verfügung stellt, kommen noch mehr Flüchtlinge halt. Und die Welle ist perfekt, die Asylantenflut. Genau, das war halt dann seine Reaktion. Und dann am Samstag halt, wie angekündigt, unter den Anwohnerinnen hat sich das ja ziemlich schnell rumgesprochen, beziehungsweise kann man sich vorstellen, dass die Informationsvernetzung ziemlich gut war. Durch bestimmte Akteure, die dann im Hintergrund geblieben sind und später halt aufgetaucht sind. Jedenfalls findet sich halt ein Menschenanlauf von 2000 lichten Hegerinnen halt dort ein, zusammen mit Fernsehen und Presse, die ja irgendwie dank der Ankündigung bei der Lokalpresse halt Bescheid wussten und direkt dann halt mit ihren Kameras und ihrem ganzen Equipment dort aufgefahren sind. Irgendwie aufgeregte lichten Hegerinnen halt über ihr deutsches hygienisches Befinden interviewt haben und denen halt so richtig halt ihre Plattform oder ihren Lautsprecher halt geliefert haben für ihre rassistischen Äußerungen und Parolen. Und und dann wie halt fast durchchoreografiert sind dann um 20 Uhr die ersten Steinwürfe erfolgt. Kurz daraufhin ist ein Molotow-Cocktail auf einem Balkon im zweiten Stock gelandet. Die Flammen sind aufgelodert. Daraufhin sind 30 Schutzpolizisten in sommerlichen Hemden und Mützchen ohne Schutzrüstung halt da aufgetaucht und wurden dann direkt angegriffen. Also 30 Polizisten von 150 jugendlichen Neonazis bzw. rechten Jugendlichen. Und die waren halt so dermaßen mit sich selbst beschäftigt, dass, also mit der eigenen Verteidigung, dass sie halt von 20, also dass die ZAS von 20 bis 2 Uhr halt komplett sich selbst überlassen hat, weil die Polizei damit beschäftigt war, sich selber halt irgendwie in Schutz zu nehmen, zu beschützen oder sich zurückzuziehen. Was der Mob halt teilweise nicht zugelassen hat. Ich habe da kein großes Mitleid mit, aber Polizisten wurden halt vor laufender Kamera brutal zusammengeschlagen. Das zeigt einfach halt das hohe Gewaltpotenzial, was da schon vor Ort war. Die hohe Spannung, die bereits vorhanden war. Dann kommt halt erst 2 Stunden später, wurden halt genau die Wasserwerfer, die waren in Schwerin zufälligerweise an diesem Wochenende abgestellt, also ganz woanders. Und dann wurden um 22 Uhr, also 2 Stunden nachdem die Polizei halt massiv angegriffen worden ist, sind die Kraftfahrer aus Rostock erst nach Schwerin losgeschickt worden, um die Wasserwerfer zu holen. Und das heißt, sie wurden nicht vor 2 Uhr halt in Rostock erwartet. Muss man sich mal vorstellen bei einer Demo von uns oder so, ne? Also ist kaum vorstellbar. Genau, und um 23 Uhr befand sich halt Wolfgang Richter, also schon am Dienstag halt der Ausländerbeauftragte. Wolfgang Richter befand sich bereits in der ZAST, um den Menschen dort beizustehen. Und er hat dann um 23 Uhr den zuständigen Einsatzleiter Trottnow, also Siegfried Trottnow, angerufen und ihn halt über die Situation informiert, dass halt seine Beamten halt massiv angegriffen wurden. Und er hat dann geantwortet, dass es keine zusätzlichen Kräfte gäbe und dass etwa eine halbe Stunde die Wasserwerfer eintreffen würden, obwohl er zu dem Zeitpunkt gewusst hat, dass erst vor einer Stunde die Beamten überhaupt nach Schwerin losgefahren sind. Das heißt, es ist eine ganz klare Falschdarstellung. Ja, schließlich sind dann um 2 Uhr die Wasserwerfer eingetroffen und Einsatzleiter Trottnow begründete halt, dass keine weiteren Anforderungen von zusätzlichen Kräften möglich waren, dass er am Samstagabend im Schweriner Innenministerium niemanden erreicht habe. Ja, und dann wird um 3:20 Uhr wird dann erst halt die Rostocker Polizei in Alarmbereitschaft versetzt. Was aber halt, also Polizei rückt an, aber die Angriffe dauern halt weiterhin an, weil die Polizei sehr offensichtlich defensiv vorgeht. Und um 5 Uhr ziehen sich dann die Angreifer schließlich zurück, nicht weil sie zurückgeschlagen sind, sondern einfach weil sie müde sind und ins Bett wollen. Ja, am nächsten Tag treten diese Akteure auf den Plan, also aus der Ecke sind die Flugblätter halt auch gekommen. Und sie versammeln sich dann halt mit ihren Gleichgesinnten halt am Sonntag, am 23. August, genau, versammeln sie sich halt vor dem Haus mit anderen Gleichgesinnten und unter ihnen ist halt Christian Worch, Gerhard Frey und Arnulf Priem halt auszumachen. Ich weiß nicht, ob ich euch das noch was sagt. Christian Worch war halt der DA-Chef, also Deutsche Alternative von Hamburg, Gerhard Frey ist DVU oder war DVU und Arnulf Priem ist halt ein bekannter Berliner Rechtsterrorist. So, und also solche hohen Tiere, das ist jetzt nur drei kleine Beispiele für halt die bekannten Nazi-Größen, die vor Ort waren und auch von der Polizei und vom Staatsschutz ausgemacht worden sind, aber halt nicht, nicht groß observiert worden sind oder da wurde halt auch nicht groß drauf reagiert. Ja, also was man dazu sagen kann, ist, dass halt knapp zwei Wochen vor Rostock war ein sehr wichtiger Aufmarsch, der Rudolf-Hess-Aufmarsch in Rudolstadt. Und die Nazis haben selber im Nachhinein gesagt, auch Christian Borch, dass das in Bezug auf Rostock ein sehr wichtiger Aufmarsch gewesen ist. Also so als soziales Event und nochmal als Vernetzung. So, und insofern war Rostock halt auch für die Neonazi-Szene halt ein sehr starker Katalysatoreffekt halt. Zur Radikalisierung und zur Anwerbung halt von noch mehr Ostjugendlichen, die Blut geleckt haben in Rostock. Ja. Auf jeden Fall rücken dann halt zwei Hamburger Hundertschaften an, auch um Mittag herum und ein BGS-Zug. Aber wie gesagt, verhalten sich die Nazis gegenüber auffallend defensiv. Um 14 Uhr wird dann der Wachmann des Hauses Nummer 19, also der abgestellt war, um das Wohnheim der Vietnamesinnen zu bewachen, ein älterer hinkender Herr, der wurde dann von vier Skinheads angegriffen in der Nähe von Streifenwegen, aber die Polizei hat nicht angegriffen, hat zugesehen, wie dieser ältere Mann halt zusammengeschlagen worden ist von den Skinheads. Und um 17.30 Uhr, also irgendwann schließlich haben sie ihn dann da rausgeholt, er wurde aber nicht abgelöst, sondern musste weiterhin im Dienst bleiben. Und um 17.30 Uhr wurde dann die Rückseite des Hauses massiv von 200 Nazis und Jugendlichen angegriffen. Und hier an dieser Rückseite liegen halt die Eingänge von 18 und 19, also das heißt von der ZAST und von dem Wohnheim der Vietnamesinnen direkt nebeneinander. Und zur gleichen Zeit wurde auch die Vorderfront mit Flaschen und Steinen bearbeitet, also von allen Seiten. Um 17.45 Uhr, also am Sonntag, den 23. August, das war nicht der Tag der totalen Eskalation, bereits einen Tag vorher erfolgt dann die Erstürmung des Wohnheimes der Vietnamesinnen. Um 18 Uhr kommt dann schließlich die Polizei und holt die Angreifer raus, die teilweise schon in die sechste Etage vorgedrungen waren. Draußen klatschen tausende Deutscher halt Beifall, während ein harter Kern von etwa 500 Personen das Haus fortgesetzt unter Beschuss nimmt und drei Wasserwerfer fahren auf. Und zu diesem Zeitpunkt hält sich ein Reporter von ZDF vor dem Haus bei der Polizeikette auf. Und er berichtet hinterher, das war so etwas wie ein barbarischer Urknall. Es flogen Steine auch gegen uns. Wir mussten aufpassen, dass wir nicht unter die Räder kamen. Riesenbrocken flogen an uns vorbei. Einer traf den Kameramann am Bein. Ehrlich gesagt, wir hatten tierisches Schiss. Um 22 Uhr wird dann eine spontane Antifa-Demo beim Einsatzleiter vor Ort angemeldet. Und sie wird zunächst genehmigt, aber erstaunlicherweise kurze Zeit später werden alle 60 Demonstrantinnen wegen Gefahrenverzug festgenommen und die Demonstration wird aufgelöst. Und dazu sagt Schmidt, über die Gründe dieses widersprüchlichen Verhaltens kann man nur spekulieren. Hatte er eine entsprechende Anweisung bekommen oder glaubt er im Nachhinein einen Fehler begangen zu haben? Sollte die Antifa isoliert und ausgeschaltet werden, weil man fürchtete, ihr Zug könnte die Lage weiter anheizen? Wollte man deeskalieren oder weiter zuspitzen? Um 22.30 Uhr wird dann schließlich nach Absprache mit Innenminister Lothar Kupfer landesweiter Alarm ausgelöst. Das heißt, den ganzen Tag, nachdem es eigentlich hätte passieren müssen. Also über 24 Stunden, nachdem dieser landesweite Alarm hätte ausgelöst werden müssen, wird er dann schließlich ausgelöst. Und daraufhin treffen dann um 2 Uhr die aus Hamburg angeforderten BGS-Einheiten ein, die seit über 24 Stunden halt bereitstanden und einfach nur auf die Anforderungen gewartet haben, dass sie jetzt halt losziehen sollen. Das ging halt, wie gesagt, am Samstagabend nicht, weil Lothar Kupfer irgendwie anderweitig beschäftigt war. Und über 24 Stunden später passiert es dann schließlich, werden diese BGS-Beamten, die halt schon abgestellt waren, halt in Bewegung gesetzt und treffen dann um 2 Uhr ein, teilweise mit Hubschraubern und sind trotzdem nicht in der Lage, halt die Attacken halt irgendwie im Keim zu ersticken. Und um 4 Uhr werden die Attacken beendet, weil wieder die Angreifer müde sind und nicht, weil die Polizei sich durchgesetzt hat. Ja, am Montag gibt es halt vormittags eine Pressekonferenz und Magdans zeigt sich ganz überrascht über die Entwicklungen und sagt, es gab keinen konkreten Anlass für das Stürmen der ZAS. Das wilde Camp vor dem Haus war abgebrochen, die Anlage geräumt. Dazu sagt Schmidt, dass das Wohnheim der Vietnamesinnen eben nicht die ZAS gestürmt worden war, wusste der Rostocker Innensenator offenbar nicht. Oder wollte es nicht wahrhaben, weil es nicht in das Konzept der von ihm immer wieder beschworenen Asylantenflut passte? Um 11 Uhr versammeln sich wieder Jugendliche auf der Wiese und um 12 Uhr wird dem Bestreben des Mobs nachgegeben, indem die ZAST evakuiert wird. Und eine Hundertschaft der Hamburger Bereitschaftspolizei steht dabei und sichert den ordnungsgemäßen Ablauf des Abtransportes, also in Anführungsstrichen, in die vorgesehenen Reisebusse. Unter natürlich Gejohle und Deutschland den deutschen Rufen des Mobs. Ja, genau. Und als dann um 15 Uhr die letzten Menschen im Bus sitzen, kommt dann mit einem Mal die Anweisung, die Busse fahren nicht weg, die Insassen sollen alle wieder aussteigen. Also bis heute weiß man nicht, warum diese Order kam. Und die Einsatzleiter haben sich daraufhin halt geweigert, diesen Befehl auszuführen, weil sie haben gesagt, wenn wir die Leute jetzt aus dem Bus rausholen, werden sie getötet. So, die haben die Situation halt richtig eingeschätzt und haben gesagt, nee, wir führen diesen Befehl nicht aus. So, das muss man halt einfach so dazu sagen. Also das muss man ihnen schon anerkennen halt, dass sie sich in dem Moment verweigert haben und dadurch vielleicht wirklich schlimme Szenen halt unterbunden haben. Schließlich ist dann halt, sind die Busse weg, die ZAST ist leer. Und dennoch irgendwie ebbt die Aggression vor Ort, also auf der Wiese halt nicht ab. Und die Hamburger Bereitschaftspolizei wird darüber informiert, dass es diese Nacht wieder losgehen werde, zwischen 17 und 18 Uhr. Also mit genauer Zeitangabe, wie beim letzten Mal. Dazu sagt Schmidt, die genaue Angabe ließ den Schluss zu, dass im Hintergrund ein organisierendes Zentrum arbeitete. Und offenkundig verfügten die agierenden Rechtsextremisten über einen Organisationsgrad, der es ermöglichte, die meist jugendlichen Angreifer vor Ort zu lenken. Und sie konnten per Funk untereinander kommunizieren, das heißt, sie waren vernetzt miteinander. Um 19:30 Uhr finden sich dann schließlich 3000 Menschen, also 1000 Menschen vor mehr als am Vorabend, versammeln sich vor der ZAST. Und ebenso ist die Presse da und diesmal auch die internationale Presse, das Fernsehen, regionale, überregionale und internationale Sender wie zum Beispiel RTL, BBC und CNN. Scheinwerfer werden in Stellung gebracht und das Haus wird beleuchtet, um halt die schönen Sensationsbilder halt zu haben. Und dazu sagt halt Schmidt und seinen Kollegen, es passiert das, was, siehe Grundkurs Journalismus, nie passieren darf. Hier wird Nachricht inszeniert. Journalistisches Ethos tritt in den Hintergrund. Daraufhin etwas angewidert, betreten sie dann 20 Uhr das Sonnenblumenhaus, um halt Nguyen Do Thinh halt zu interviewen. Das ist ein vietnamesischer Mensch, der in dem Wohnheim gar nicht gewohnt hat, also eine eigene Wohnung hatte, aber halt irgendwie vor Ort sein wollte, um halt seinen Leuten beizustehen. Und der gibt dann halt ein Interview ab. Und also ihr müsst euch mal die Filmmaterialien dazu angucken, das ist gespenstisch. Also draußen wütet der Mob gegen das Sonnenblumenhaus, johlt rassistische Parolen, wir werden euch alle verbrennen, Deutschland den Deutschen und diesen ganzen Scheiß. Und er steht halt, also die sind im Hintergrund und johlen rum und pfeifen und werfen Steine. Und er steht im Vordergrund und sagt, die Deutschen sind ja eigentlich gar nicht so schlimm. So, das sind nicht alle Deutschen so, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil und eigentlich sind die ja ganz in Ordnung so. Ich habe jahrelang hier gelebt und ich hatte auch viele Freunde. Und das finde ich halt, also ihr müsst euch das einfach angucken, das geht einem unter die Haut. Das ist total heftig, sich das anzugucken, wie ein Mensch so viel Größe in dem Moment zeigen kann. So, also das, und hinter ihm stehen 3000 Menschen, die ihn gerade umbringen möchten. Also auf jeden Fall sind sie dann halt in dem Haus und interviewen ihn. Und um 21 Uhr schauen sie aus dem Fenster und gewinnen den Eindruck, dass die Hundertschaft mit den Wasserwerfern zusammen die johlende Menge in die Richtung der ZAST und des Wohnheims treibt. Um 21.30 Uhr knallt es dann und der erste Molotow-Cocktail fliegt ins Gebäude. Um 21.38 Uhr gehen die ersten Notrufe bei der Rostocker Feuerwehr ein. Die Anrufer berichten, dass ununterbrochen Molotow-Cocktails in das Haus geworfen werden. Um 21.40 Uhr dringt die Meute schließlich in das Erdgeschoss ein und zündet das Haus an. Die Vietnamesinnen und das Kamerateam Wolfgang Richter und Astrid Behlig fliehen in die 6. Etage und versuchen über das Mobiltelefon vergeblich die Polizei und die Feuerwehr zu erreichen. In der Zeit ist seltsamerweise halt die Telefonverbindung zur Polizei nicht möglich. Entweder heißt es, es wäre besetzt oder entweder es ist besetzt oder es heißt, die Nummer sei nicht vergeben. Und das muss man sich überlegen, wenn man die 110 oder die 112 wählt. Ja, also sehr seltsam. Auf jeden Fall, während dann halt Frauen, Kinder mehr in Richtung Dach fliehen, schnappen sich halt Tin und ein paar andere Männer halt ein paar Waffen, irgendwas, mit dem sie sich bewaffnen konnten, und versuchen halt den Angreifern nach unten entgegenzurennen, um sich halt zu verteidigen oder sie in die Flucht zu schlagen. Und Tin beschreibt diese Situation im Nachhinein: Wir sind runtergelaufen bis zur 4. Etage. Überall schepperte es, Fensterscheiben klirrten, aber man konnte nicht genau sagen, wo das passierte. Ob über mir, unter mir oder daneben, ich kann es nicht sagen. Aber das Knistern vom Feuer war schon deutlich wahrzunehmen. Diese Geräusche kamen immer näher und der Rauch kam auch immer näher. Schritte habe ich gehört und Schläge gegen Türen, Scherben, die auf dem Boden knirschen. Das alles habe ich wahrgenommen. Nur von draußen habe ich die Parolen gehört. Innen haben sie auch gebrüllt, nur habe ich nicht verstanden, was sie gebrüllt haben. Mir war klar, nun wird es ernst. Ich stehe jetzt vor einer klaren Entscheidung. Entweder sich töten lassen oder selber töten. Aber Gott sei Dank kommt es nicht zu einer Konfrontation. Nachdem sie halt aus den unteren Etagen wieder nach oben gehen und auf die anderen treffen, schauen sie nochmal zusammen aus dem Fenster und werden mit der völligen Abwesenheit jeglicher staatlichen Ordnungsmacht konfrontiert. Also sie sehen, sie sind komplett allein mit dem Mob. Es ist keine Polizei, keine Feuerwehr, ist nichts da. Um 21.50 Uhr gehen die Angegriffenen zum Notausgang in der 7. Etage und finden sie mit Ketten verschlossen vor. Um 22 Uhr reißen sie dann schließlich diese Tür, die sie verschlossen vorgefunden haben, den Notausgang in der 7. Etage, reißen sie aus der Halterung. Und diese Tür führt halt zur Zast, die ja leer ist, auch brennt. Und ein Suchtrupp geht rüber, um in der leeren und brennenden Zast einen anderen Ausweg zu finden. Aber sie finden nur einen verschlossenen Durchgang zum Dach. Schmidt ist auch dabei und er beschreibt die Situation so: Das war's. Bis hierher gekämpft, versucht, gehofft. Jetzt bleibt nur noch, nüchtern und rational zu konstatieren, dass das Leben ein Ende hat. Völlig unspektakulär ist dieser Moment. Ab und zu hustet jemand in der Stille. Während ich in die Runde blicke, geht plötzlich das Licht aus. Die andere Gruppe bleibt im Wohnheim und arbeitet sich dort bis zur 11. Etage vor und findet auch dort eine verrammelte Tür, mit Ketten verrammelte Tür, die zum Dach führt. Und sie schaffen es auch, sie aufzubrechen. Der Suchtrupp, der in der Zast ist, schafft es dann schließlich auch, die Tür zum Dach aufzubekommen, um dann erneut vor einer verschlossenen Stahltür zu stehen. Aber sie wird dann Gott sei Dank von den anderen, die schon bereits auf dem Dach sind, geöffnet. Interessant ist an dieser Stelle zu fragen, warum Notausgänge, es gibt Auflagen für jedes Gebäude, dass es Notausgänge geben muss, dass es Fluchtwege geben muss für einen Brandfall, wie ja hier geschehen. Und warum in so einem Haus die Türen alle verrammelt sind, sogar mit Betonplatten zugesperrt sind. Also das ist nochmal an sich eine sehr interessante Frage, die Schmidt nicht weiter behandelt hat, aber ich finde das schon irgendwie, dass es wert ist, sich da ein paar Gedanken drüber zu machen, weil es ist schon etwas sehr seltsam. Wir leben in einem Land mit sehr, sehr genauen Anforderungen, wie Fluchtwege auszusehen haben, wie hoch die Stufen sein müssen bei Fluchtwegen, sie dürfen nicht zu hoch sein, das wird alles genau abgemessen, millimetergenau, und dann sind zwei Wohnhäuser, wo zeitweise 500 Menschen drin waren, in überfüllten Räumen sind die Notausgänge alle verrammelt, mit Ketten und mit Betonspanplatten. Also ob das zu welchem Zeitpunkt das passiert ist, wann das verrammelt worden ist, das ist natürlich auch nochmal eine Frage, die man vielleicht recherchieren könnte, was man wahrscheinlich im Nachhinein nicht rauskriegen wird, aber es ist doch schon, es lässt schon auf einen sehr hohen Organisierungsgrad schließen, von welcher Seite auch immer, ob vom Mob, von den Nazis oder von der Regierung. Das sei dahingestellt, das wird man wohl nicht mehr rauskriegen können. Ja, und um 22.50 Uhr stehen sie dann halt alle gemeinsam auf dem Dach. Es fehlen noch einzelne Personen, unter anderem der arme hinkende Wachmann, der so von den Nazis zusammengeschlagen worden ist, der ist weg. Und Tin versucht halt nochmal reinzugehen, also es fehlen auch einzelne Familien noch. Also insgesamt 65 Personen sind nicht da. Und Tin versucht nochmal reinzugehen, aber er schafft es nicht, weil der Qualm einfach zu dicht ist. Und Wolfgang Richter beschließt dann halt durch die 15, also übers Dach zu gehen, die 15 aufzubrechen und dort halt irgendwie zum Ausgang runterzugehen und Hilfe zu holen. Und er riskiert in dem Moment sein Leben, weil er halt weiß, dass unten halt der mordlustige Mob nur darauf wartet, jemanden in die Finger zu bekommen. Aber er möchte halt den Menschen, die halt noch im Qualm eingeschlossen sind, helfen. Und die Menschen auf dem Dach haben natürlich auch furchtbare Angst, oben wahrgenommen zu werden, also von dem Mob unten halt gesehen zu werden. Und sie müssen oben halt völlig still harren. Die Kinder dürfen keinen Ton von sich geben, nachdem sie über 48 Stunden bereits halt schweren Angriffen ausgesetzt waren. Stehen sie da oben halt alle und haben halt auch Angst, vom Dach zu fallen. Sie haben Angst, dass die Angreifer zum Dach halt hochdringen können und sie vom Dach schmeißen könnten oder dass Panik ausbricht und Menschen vom Dach einfach mal runterspringen, wie Menschen das halt auch manchmal tun bei Panik. Und dazu sagt Schmidt halt, er beschreibt die Situation so, wie unwirklich das alles ist. Eine Lebensgefahr schließt sich nahtlos an die andere an, als wäre es unser verdammtes Schicksal, getötet zu werden, für nichts. Einfach so, ohne Sinn. Jürgen hockt neben der Dachluke, die Kamera auf der Schulter. Eine totale über das nächtliche Lichtenhagen, ein ach so friedliches Bild. Würde nicht mittendrin ein Lautsprecher plärren. Wir bitten darum, dass Sie die Löscharbeiten der Feuerwehr nicht behindern. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und Unterstützung. Die bitten auch noch, diese Idioten. Warum verdammt nochmal knüppelt die Polizei nicht einfach los, jedem auf die Schnauze, der nicht sofort abhaut? Die alle haben es verdient, alle 3000, ohne eine einzige Ausnahme. Stattdessen werden sie auch noch um Unterstützung gebeten. Ja, und zu diesem Zeitpunkt steigen dann halt die Frauen und Kinder, als sie gemerkt haben, dass das Haus Nummer 15 sicher ist, in das Haus Nummer 15 ein. Und dort machen sie auch nochmal eine kleine Odyssee durch, indem sie halt durch sämtliche Etagen laufen, überall anklopfen und keiner ihnen aufmacht. Und sie aber hören, dass da offensichtlich Menschen drin sein müssen, weil sie die Fernsehübertragung halt zu Rostock halt hören. Und keiner macht ihnen die Tür auf. Dazu sagt Astrid Behlich im Nachhinein, hinter diesen Türen beginnt Deutschland und dessen Gesicht ist nicht weniger hässlich als das, was auf der Wiese tausendfach gezeigt wird. Und endlich finden sie in der siebten Etage eine Familie, die ihnen aufmacht. Als sie dann drin sitzen, brechen die Leute zusammen. Die Frauen, Hochschwangere waren dabei, die werden versorgt und Astrid Behlich setzt sich in eine Ecke. Sie weiß, dass sie die Fassung wahren muss, weil sie halt sehr viel Verantwortung in dem Moment trägt. Und sie beschreibt im Nachhinein die Situation so, am liebsten hätte ich mich in eine Ecke gesetzt und laut losgeschrien. Aber ich habe immer gedacht, du musst dich zusammenreißen. Da war auch keine Wut oder Erleichterung oder die Frage, was jetzt als nächstes kommt. Ich hatte kein Gefühl für irgendwas. Um 23.10 Uhr kommt Richter nochmal aufs Dach und berichtet, dass die Feuerwehr bereits im Haus ist und die Löscharbeiten im Gange sind. In der Zast und im Wohnheim werden nochmal, wie gesagt, 26 Vietnamesinnen gefunden, die schon kurz vor einer ernsthaften Rauchvergiftung standen. Richter berichtet, dass sich unten halt immer noch ein großer Mob befindet. Und deswegen wagen sie sich halt nicht raus, sondern gehen alle zusammen vom Dach runter, auch in das Haus Nummer 15, in die Wohnung eines Mannes, der skurrilerweise Kekse verteilt. Und währenddessen hören sie, wie der Mob draußen weiter tobt, weil jetzt die Polizei wieder aufgetaucht ist und versucht halt irgendwie Ordnung wiederherzustellen. Genau, und jetzt werden halt auch Reisebusse für den Abtransport der Vietnamesen bereitgestellt und die Polizei bildet ein Spalier, damit sie halt sicher einsteigen können. Um 23.35 Uhr steigen alle Vietnamesen ein und die Busse fahren los. So. Ja, so viel zum Zeugenbericht im Vordergrund. Das ist der Ablauf im Vordergrund. Was jetzt kommt, ist das, was Jochen Schmidt halt dazu im Nachhinein halt recherchiert hat. Das ist er hat einen Zeitstrang aufgewiesen, der parallel dazu läuft. Und so dass wir das Ganze nochmal von vorne aufrollen, uns also nochmal die ersten Folien uns angucken und gucken, was im Hintergrund passiert ist, wie die politische und polizeitaktische Strategie aussah. Also am Freitag ist ja dieser Drohanruf eingegangen, oder war es am Dienstag, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall war dieser Drohanruf da. Und Inseldorf Magdans hat nichts Besseres zu tun halt als am Samstagmorgen, also an dem Tag, wo die Eskalation halt angekündigt war, in den Urlaub zu fahren. Und dort ist er dann nicht zu erreichen, weil er in einem Funkloch sitzt. Und erst am Sonntagmorgen holt ihn dann sein Vertreter ab. Das war seine Strategie. Genau, und am Samstag, nee Quatsch, am Montag. Genau, am Montag findet dann schließlich dann eine Polizeisitzung, nee, eine Sitzung an der Rostocker Polizeidirektion statt. Und nochmal zur Erinnerung, zu dem Zeitpunkt am Montag um 15 Uhr wurden die Menschen gerade halt evakuiert aus der Zast. Und genau zum gleichen Zeitpunkt findet halt diese Sitzung statt. Eine inoffizielle Sitzung. Es nehmen daran teil Bundesinnenminister Seitas, der Inspektor des Bundesgrenzschutzes, beide aus Bonn eingeflogen. Und Ministerpräsident Seitas auch aus Bonn eingeflogen. Auch Kupfer, denke ich mal, ist aus Bonn eingeflogen. Und dann halt der Abteilungsleiter für die öffentliche Sicherheit im Schweriner Innenministerium und der Polizeidirektor Cordus. Ich betone das nochmal, dass sie aus Bonn eingeflogen sind, weil diese Sitzung, man weiß bis heute nicht, was auf dieser Sitzung genau besprochen worden ist. Also es konnte Schmidt auch nicht genau rauskriegen. Aber dass es eine sehr wichtige Sitzung gewesen ist, das kann man, denke ich, daran erkennen, dass halt drei wichtige Bonner Politiker, also wirklich hohe Tiere aus Bonn halt eingeflogen sind zu dieser Gelegenheit. Und Schmidt vermutet, dass vieles dafür spricht, dass die Runde mit Bundesinnenminister Seitas, Ministerpräsident Seite, Landesinnenminister Kupfer, dem Leiter der Abteilung Öffentliche Sicherheit, dem Inspektor der BGS und dem Rostocker Polizeidirektor gerade dabei waren, die grundsätzlichen Menschenrechte zu verletzen und dass sie ganz bewusst mit der Möglichkeit spielten, dass über 100 Menschen Opfer der Gewalt werden könnten. Auf der anschließenden Pressekonferenz, das kann man auch im Videomaterial schön gucken, bezeichnen sie die Lage in Lichtenhagen als unter Kontrolle, während konkret in Lichtenhagen zu der Zeit der Mob bereits wieder anfängt zu wüten und die Polizei halt anzugreifen. Um 16 Uhr informiert Deckert dann den Einsatzleiter der Hamburger Hundertschaften, dass keine weiteren Kräfte zur Verfügung ständen. Worauf der hin entsetzt fragt, was denn eigentlich los ist, dass sie da eigentlich gerade verheizt werden, die Polizisten. Und also denen geht es natürlich vor allem um ihre eigenen Beamten so, aber sie können natürlich auch nicht verstehen, wie in so einer Lage halt keine weiteren Kräfte zur Verfügung stehen. Und Deckert äußert zu diesem Zeitpunkt, er hat den Eindruck, dass er politisch alleingelassen wird. Deckert ist vor Ort, er ist nicht bei dieser Sitzung dabei. So, und er ist halt, also er ist sozusagen nicht involviert bei dieser Sitzung und er hat den Eindruck, dass er politisch alleingelassen wird. Das äußert er um 16 Uhr. Daraufhin weigern sich die Beamten der Hundertschaften, also nachdem bekannt geworden ist, dass es halt keine weitere Unterstützung gibt, weigern sie sich einfach weiterhin das leere Gebäude zu schützen und sagen, was soll das hier, so wir ziehen uns jetzt zurück. Und in der Folge sind die Häuser Nummer 17 und 18 seit dem Nachmittag sich selbst überlassen, während 3000 Menschen und Neonazis aus dem ganzen Bundesgebiet, also Neonazis aus dem ganzen Bundesgebiet und 3000 Menschen aus Rostock dorthin strömen, um ihr Versprechen einzulösen, dass es wieder eine heiße Nacht geben werde. Und skurrilerweise taucht dann SPD-Abgeordneter Staszkowski im Wohnheim der Vietnamesinnen auf und ordert völlig sinnlos an, dass das Licht gelöscht werden sollte und die Vorhänge zugezogen werden sollen und man solle so tun, als ob das Haus leer sei, was natürlich für die Stimmung nicht gerade förderlich ist. Die Menschen sind eh schon völlig verängstigt und sollen jetzt auch noch die Vorhänge zumachen, das Licht ausmachen und sich in die Mitte des Zimmers hocken und halt keinen Mucks von sich geben. Also da fühlt man sich wirklich wie eine Maus in einer Mausefalle, würde ich mal sagen, so jetzt ganz lapidar gesagt. Ja, und währenddessen geht halt die Sitzung weiter in der Polizeidirektion und da diskutiert man, also das wird später halt vor dem Untersuchungsausschuss von dem Beamten, der an dieser Sitzung teilnimmt, halt ausgesagt, dass ein leerstehendes Gebäude wohl nicht so einen hohen Angriffswert haben könnte, wie eins mit rumänischen Asylbewerbern belegt ist. Also man überlegt darüber, man denkt darüber nach halt irgendwie, wie demotivierend es ist für die Angreifer, dass das Haus leer ist, aber halt auch für die Polizisten halt auch sehr demotivierend ist, ein leeres Gebäude zu schützen und dafür den Kopf hinzuhalten. Und danach fliegt dann der Bundesinnenminister mit dem Inspektor der BGS wieder nach Bonn. Der Ministerpräsident und der Abteilungsleiter für öffentliche Sicherheit fahren zurück nach Schwerin, als wäre nichts gewesen. Um 18 Uhr erhält dann Deckert die Anweisung, die beiden eingesetzten Hamburger Hundertschaften herauszulösen. Das heißt, die Beamten, die da vor der TAS stehen und die halt schon wussten, dass es zwischen 17 und 18 Uhr nochmal abgehen wird, die sollen halt herausgelöst werden und durch 136 Beamtinnen der Hundertschaft Mecklenburg-Vorpommern ersetzt werden. Als Deckard dann sagt, dass er eigentlich zusätzliche Kräfte bräuchte, also dass diese Hundertschaft Mecklenburg-Vorpommern eigentlich als zusätzliche Kraft dienen sollten und nicht als Ersatz, winkt dann halt Trottnow ab und sagt, weitere Hundertschaften sind jetzt einfach nicht zu kriegen. Tut mir leid. Und es stellt sich heraus, dass Cordus, also der oberste Einsatzleiter, am Nachmittag vergessen hatte, Deckard darüber zu informieren, dass der Abzug der Hamburger Polizei schon längst beschlossene Sache war und dass zusätzliche Hundertschaften nicht zur Verfügung stehen. Das wusste Deckard am Nachmittag noch nicht. Das wird ihm dann halt abends dann irgendwann nebenbei mitgeteilt. So. Da ist was verloren gegangen. Also um 19.30 Uhr, wir erinnern uns, um 19.30 Uhr flammten die ersten Scheinwerfer auf und die Kameras wurden in Stellung gebracht. Menschen wurden dafür bezahlt, um den Hitlergruß zu zeigen. So genau zu dem Zeitpunkt trifft denn die Schweriner Hundertschaft in Lichtenhagen ein und möchte halt den Befehl ausführen und die Hamburger Zug um Zug ablösen. Cordus, der oberste Einsatzleiter, macht Feierabend mit der Begründung, das Hemd wechseln zu wollen, um halt eine Präsenz weiterhin auch über seine Kleidung und eine strategische Einsatzleitung halt und auch seine Motivation dazu durch ein frisches Hemd halt zu beweisen. Das ist seine Begründung hinterher vor dem Untersuchungsausschuss. Und auch Innenminister Kupfer, der halt bis zu dem Zeitpunkt bei ihm im Büro gechillt hat, der fährt auch nach Hause, um ein Hemd zu wechseln. Nachdem die Männer dann aufgebrochen sind, um die Hemden zu wechseln, kommt plötzlich die Order, also während die Schweriner versuchen, die Hamburger auszulösen, kommt die Order mit einem Mal alle Maßnahmen einstellen. Das bedeutet, dass halt die Hamburger Kräfte herauszuziehen sind und nicht durch die Schweriner zu ersetzen sind. So. Die Polizei setzt das dann auch um, auch wenn es für sie mehr als fragwürdig ist, was das jetzt eigentlich soll, setzen sie das um und geraten dabei halt selber völlig in die Defensive. Und der dritte Zug, also die ersten zwei Züge sind schon raus und der dritte Zug steckt dann fest. Das ist dann in der Nähe vom Bahnhof, also so ein bisschen weg von der Zast. Und sie werden von allen Seiten mit Steinen angegriffen, machen halt Schildkröte, einzelne Beamten werden halt versprengt und müssen sich ihres Lebens fürchten. Und also die Schlacht tobt so richtig halt. Und währenddessen ist halt nach wie vor, also da ist die ZAS, also beziehungsweise das Wohnheim sich selbst überlassen. Also während die Polizei herausgelöst wird, die letzten Züge halt damit beschäftigt sind, halt ihren eigenen Leib zu retten, irgendwie ist halt das Wohnheim halt alleine. Und das ist genau zu dem Zeitpunkt um 21 Uhr, wo Schmidt und die anderen Menschen in im Wohnheim den Eindruck gewinnen, als ob der Mob vom Bahnhof, da wo halt der dritte Zug feststeckt, zur Zast halt hingetrieben werden mit Wasserwerfern. Um 21 Uhr, ja, auch um 21 Uhr, das ist etwas, was zum Beispiel Schmidt im Nachhinein rausbekommt, lässt sich Deckard und der Oberstaatsanwalt eine komplette Bankrotterklärung, lassen sich auf Verhandlungen mit den Angreifern ein. Die nehmen Kontakt mit denen auf und fordern freien Abzug. Und dass sie dann dafür sorgen würden, dass die Eskalation halt aufhören würde. Und dann dazu sagt vor dem Untersuchungsausschuss später ein Schweriner Hundertschaftsführer, dass Deckard ihm gegenüber geäußert hätte, dass die Polizei ein Abkommen mit den Störern habe und dass sie sich vor Ort nicht sehen lassen dürfe. Das heißt, auf diese Order hin bekommen alle Einheiten, sowohl die Hamburger als auch die Schweriner, sich komplett zurückzuziehen und sich sofort nach Lüttenklein zu begeben. Die Hundertschaft setzt das um, macht sich auf den Rückmarsch, die Polizei ist weg und das Sonnenblumenhaus ist zum Sturm freigesetzt um 21 Uhr. Also um 21.30 Uhr. Dieser ganze Vorgang, dass sich die Polizei halt komplett zurückzieht, dauert etwa eine halbe Stunde, von 21 Uhr bis 21.30 Uhr. Und perfekte Choreografie, um 21.30 Uhr fliegt ja auch dann der erste Molly halt unverzüglich in das Haus. Und währenddessen, auch um 21.30 Uhr, findet dann in der Polizeiinspektion Lüttenklein eine Beratung über den weiteren Einsatz in Lichtenhagen statt. der Rostocker Oberstaatsanwalt tritt auf die Fläche und ihm gegenüber wird so dargestellt, die Polizei ist noch vor Ort, aber wir denken gerade darüber nach, ob wir die Polizei zurückziehen könnten, damit er wahrscheinlich nicht aktiv werden kann. Und über das Wohnheim der Vietnamesen wird überhaupt nicht gesprochen, obwohl allen bewusst ist, dass darin Menschen eingeschlossen ist und obwohl allen bewusst ist, dass das schon bereits am Sonntag, also am Vortag, das Wohnheim angegriffen worden ist, somit auch ein Objekt der Aggression des Mobs ist. Und darüber wird halt während dieser Sitzung kein Wort verloren. Weil wir wissen ja, ein leeres Gebäude ist nicht so attraktiv zum Angreifen, aber eins, wo 115 Menschen drin eingeschlossen sind, schon. Ja, und zu dem Zeitpunkt weiß die Polizei auch durch Notrufe, dass sogenannte Brandflaschen in das leere Gebäude halt geschmissen werden. Und um 21.35 Uhr geht auch der Notruf ein, dass die Parterre der 19, also des Wohnheims, brennt. Und um 21.38 Uhr, wie eben schon erwähnt, gehen die ersten Notrufe bei der Feuerwehr ein. Das Problem mit der Feuerwehr ist die, sie schicken sofort Einsatzwegen los, aber wenn die Feuerwehr vor Ort ist, braucht sie unbedingt die Polizei, die den Ort absichert und den Vollzug der Maßnahmen halt absichert. Also dass halt keine Menschen da rumrennen und so. Ohne Polizei darf die Feuerwehr das einfach nicht. Also das heißt, die Polizei hat sich komplett zurückgezogen, bereits 21.30 Uhr. 21.38 Uhr ist die Feuerwehr schon losgefahren, ist aber bis 22.30 Uhr, also bis 10:30 komplett handlungsunfähig, weil die Polizei nicht vor Ort ist und muss tatenlos zusehen, wie das Haus abgebrannt wird, wie der Mob da eindringt und das Haus anzündet. Also wie gesagt, bis 22.36 Uhr versucht die Feuerwehr verzweifelt. Sind wir da? Ja. Versucht die Feuerwehr verzweifelt halt den Funkkontakt zur Polizei herzustellen. Auch hier ist der Funkkontakt gestört und fällt zeitweise komplett aus. Und wie gesagt, die Feuerwehr steht daneben und muss tatenlos zusehen, wie das Heim gestürmt wird und angezündet wird. Dann schließlich halt 22.36 Uhr kommt der Kontakt zustande und die Polizei sagt zu, Ketten zu bilden und den Einsatzbereich zu räumen. Und das dauert auch nochmal durch die massive Gegenwehr ganze 22 Minuten. Also bis 22.58 Uhr. 22.58 Uhr ist die Feuerwehr endlich im Haus und beginnt mit den Löscharbeiten und Rettungsmaßnahmen, nachdem sie, wie schon gesagt, rund 80 Minuten handlungsunfähig gewesen ist. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu dem Zeitpunkt zurück, wo die Menschen halt irgendwie weggebracht werden. Die Situation beschreibt Schmidt er und sein Kamerateam sind halt bei diesen Menschen dabei, sie steigen mit in den Bus ein und er beschreibt die Situation so: Vor der Haustür stehen sie in einer langen Reihe, ein Spalier aus Helmen, Schutzschildern und Kampfanzügen. Und weit entfernt waren zwei Gelenkbusse der Rostocker Verkehrsbetriebe, um die menschliche Fracht aufzunehmen. Langsam gehen wir durch die freigehaltene Gasse. Spannung liegt in der Luft. An den beiden Bussen stehen ein ganzer Pulk an Demonstranten, wie sich die johlende Masse selbst wohl nennt. Und dann geht es los. Deutschland den Deutschen, karrt sie gleich ins Wasser, oder wir kriegen euch alle. Von allen Seiten brüllen die deutschen Saubermänner ihre wahre Gesinnung den Opfern ins Gesicht. Urplötzlich passiert das, ohne Vorwarnung. Und jedes Wort trifft punktgenau in die Seele. Ja, die Busse fahren los und es gibt nicht den geringsten Plan, wo die Busse hinfahren sollen. Sie fahren, dümpeln durch die Nacht, werden von irgendwelchen Autos, die so eine Funkantenne halt haben, verfolgt. Also man vermutet, dass es Nazis gewesen sind. Wahrscheinlich Christian Worch mit seinem weinroten Audi oder was es da war. Und sie fahren halt nach Bad Doberan und stehen dort einen Teil bis zwei Stunden in der Nacht rum. Und in der Zeit müssen die Menschen die ganze Zeit auf dem Boden des Busses sitzen, weil sie halt, wie gesagt, die ganze Zeit von Autos verfolgt wurden und sie nicht wissen, ob es neuerlichen Angriff auf die Busse geben würde. Der Bus ist von zwei Streifenwagen abgesichert. Trotz der Erlebnisse oder der Geschehnisse der letzten zwei Tage sind zwei Streifenwagen dabei, um die Menschen zu schützen. Und schließlich werden dann die Menschen nach Marienehe gebracht, wo sie in einer Turnhalle ein Notquartier finden. Und die Polizei überlässt dann halt zwei Mitarbeiter in einer Wachgesellschaft den Schutz der Opfer und verzieht sich dann schließlich, um ein Hemd zu wechseln, womöglich. Bezeichnenderweise gibt es Babynahrung, aber keine Verpflegung für die Erwachsenen. Tote Babys machen sich natürlich nicht so gut, aber halt keine Verpflegung für die Erwachsenen. Dafür fühlt sich niemand zuständig. Und daraufhin ruft dann der Richter am Dienstagmorgen, also der Morgengraut halt, ne, Montagnacht haben sie jetzt hinter sich, diese Odyssee durch die Pampa. Und Dienstagmorgen ruft Wolfgang Richter dann schließlich eine Stiftung an, die sich sofort bereit erklärt, Geld für Essen zu überweisen. Und solange gehen er und Astrid Behlig halt erstmal mit ihren privaten IC-Karten einkaufen, damit die Menschen was zu essen haben. Und derweil gehen dann am Dienstag die Auseinandersetzungen in Lichtenhagen weiter. Es gibt weitere Randale, 1.200 Personen beteiligen sich daran und diesmal wird halt komplett die Polizei eingedeckt. Also sie wird dann mit Steinen, Signalraketen und Molotow-Cocktails halt beworfen und ihre Autos werden in Brand gesteckt. Hier kommen ganz besondere Molotow-Cocktails in Einsatz. Also die schmeißen erstmal eine Flasche mit Benzin auf die Bullen. Und dann werfen sie halt ein Streichholz oder so hinterher, sodass halt sofort so ein Flächenbrand entsteht halt. Und die Bullen, die halt irgendwie mit Benzin besprüht worden sind, die stehen dann natürlich auch in Flammen halt. Also muss ich schon sagen, also bei aller Ablehnung und Antipathie ist eine besonders krasse Art, irgendwie Menschen anzugreifen. Weil letztendlich steckt da ja doch ein Mensch in der Rüstung und finde ich persönlich krass, so eine Art von Molotow-Cocktail. Und bei den Vietnamesinnen geht es halt so weiter, dass sie halt weitere 3 Tage in der Turnhalle bleiben und dann werden sie halt in unterschiedliche Unterkünfte aufgeteilt. Und dann kommt am Samstag, den 29. August, 5 Tage nach dem Pogrom, die Order vom Oberbürgermeister Zöllig, dass es doch jetzt an der Zeit sei, dass die Vietnamesinnen ins Sonnenblumenhaus zurückgehen sollen. Weil schließlich seien ja nur die unteren Etagen ausgebrannt und das bisschen Geruch ist doch nicht so schlimm. Das ist der Originalwortlaut von Zöllig gewesen. Also so viel zu Empathie und Mitgefühl. Wolfgang Richter, Gott sei Dank, greift halt ein weiteres Mal ein und verhindert diesen Wahnsinn, die Menschen da halt wieder reinzustecken. Und die Vietnamesinnen dürfen halt in ihren Unterkünften bleiben und werden dann halt mittelfristig dann alle abgeschoben. Also dann sind sie weg halt. Und deswegen bin ich sehr froh, dass Schmidt dieses Buch geschrieben hat und halt auch für sie redet, weil von diesen Menschen wissen wir nichts mehr. Wir haben die Interviewaufnahmen von Tin. So, ein unmittelbarer Betroffener, aber die anderen sind alle abgeschoben worden. Ich denke nicht, dass man sie in Vietnam nochmal finden kann. Insofern ist es sehr, sehr wichtig und sehr gut, dass Schmidt dieses Buch geschrieben und herausgegeben hat. So, das ist halt das hier. Also ein bisschen Werbung. Aber also es ist wirklich, diese ganze Arbeit baut sich halt nur auf diesem Buch auf. Er hat die ganze Recherchearbeit gemacht und ich präsentiere das hier nur in Kurzauszug. Und wie gesagt, ich finde es sehr gut, dass durch ihn halt die Menschen, die in dem Haus eingeschlossen waren, halt einen Lautsprecher finden und halt das eine Spur hinterlässt in der Geschichte, auch wenn es nur ein Buch ist halt. Genau, das war der erste Teil so und der zweite Teil, wie gesagt, befasst sich dann mit geistiger Brandstiftung in den Medien. Gut, also zum zweiten Teil. Jetzt geht es halt um die Medien. Und gleich vorneweg möchte ich sagen, dass das Produkt, was von dem ZDF-Kamerateam, das Produkt war Kennzeichen D. Das wurde kurze Zeit nach Rostock ausgestrahlt und dann hat die Rostocker Staatsanwaltschaft gegen gegen die Redakteure halt ermittelt, weil sie den Leuten vorgeworfen haben, dass die Situation gestellt gewesen sind. Es gab Live-Aufnahmen halt davon, wie sie die Türen aufgebrochen haben und so weiter, von den Notsituationen. Und es wurde halt unterstellt, dass die Menschen halt, die Vietnamesinnen dafür bezahlt worden sind, halt diese Szenen mit ihnen halt zusammen darzustellen. Und Kennzeichen D ist halt daraufhin verboten worden. Das ist so viel zum medialen Echo, also die wirkliche Berichterstattung wurde halt irgendwie verboten und stattdessen kam dann halt eine andere Berichterstattung. Da möchte ich aber erstmal noch ein bisschen vorspulen, zurückgehen in die 80er, dafür haben wir jetzt keine Folie, ne? Und zwar hat die Scheindebatte um sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge schon in den 80ern angefangen. Und der Wirtschaftsflüchtling war eine Konstruktion als Gegenentwurf zum guten politischen Flüchtling, dem man natürlich jederzeit aus seiner geschichtlichen Verpflichtung heraus immer die Türen und Tore öffnen würde. Aber die Scheinflüchtlinge, die wollen wir halt nicht haben, die sollen außen vor bleiben. Sie sind nur darauf aus, unsere Sozialsysteme auszunutzen. Diese Konstruktion wurde in den 80ern aus CDU und CSU-Kreisen halt geschöpft und halt im Parlament forciert. Damals haben die Medien nicht so stark darauf reagiert, auf diese Scheindebatte. Aber dennoch kam es bereits in den 80ern zu Brandanschlägen auf Flüchtlingsheime, als Reaktion auf diese, ja, sagen wir mal, auf diese Mini-Hetze, mediale Hetze, wurden im Jahr 1980 auf mehrere Flüchtlingsheime Brandanschläge ausgeübt und dabei sind zwei vietnamesische Menschen gestorben. Da können wir vielleicht so eine Faustregel draus ziehen, dass mit dem wachsenden Medienhype um xenophobe Themen halt die Gewaltbereitschaft halt anwächst. So kann man mal vielleicht einfach mal so für sich feststellen. Weil nämlich was in den 90ern passiert ist, da wurde ja genau diese Debatte wieder aufgegriffen. Weil in den 90ern genau diese Debatte und diese Konstruktion vom Scheinasylanten wieder aufgegriffen worden ist, und zwar in vollkommen pervertierter Form. Und halt wirklich richtig massiv, so dass halt die vierte Gewalt im Staat, die sogenannte vierte Gewalt im Staat, zur Propagandamaschine transformiert ist, um halt einen größtmöglichst rassistischen Konsens herzustellen. Es wird als Welle, als Flut, also dieses Bild vom vollen Boot wird halt bemüht. Und das ging schon ab 1990 los, weil man halt schon damals halt festgestellt hat, ja, es mit der Wiedervereinigung hat ja doch nicht ganz so geklappt, wie uns das vorgestellt haben. So, man ist mit Katerstimmung aufgewacht nach den Nationaltaumeln und hat festgestellt, eigentlich können wir uns ja alle gar nicht so leiden. Die Ossis liegen uns auf der Tasche, die Westis sind arrogant. So, und wer damals das miterlebt hat, weiß auch, wie halt dann sich die Mauer zurückgewünscht wurde und in Ostalgie verfallen wurde. Und die Westis haben halt auch nur rumgemeckert über die blöden Ossis und so, und dass sie halt, ja, genau, halt einfach nur total viel Geld kosten. So. Also das heißt irgendwie, ja, der Nationaltaumel war erstmal vorbei, und dann hat man über solche Bilder versucht halt, das den Deutschen ihr Wir zurückzugeben. Also über dieses übliche, der Zusammenhalt wird halt geschmiedet über halt eine Fremdprojektion, halt über darüber, dass halt die Aggression innerhalb einer Gruppe halt nach außen, also Outgroup-mäßig halt rausprojiziert werden und die Aggression halt politisch kanalisiert wurden, um halt dann endlich dieses Asylgesetz halt zu verändern, dieses Liberale. Und halt, wie gesagt, um einen sehr weiten rassistischen Konsens zu erzielen, um die Akzeptanz in der Bevölkerung herzustellen. Also auch für die massenhaften Abschiebungen und um halt sämtliche humane oder humanistische Überlegungen von vornherein über das große deutsche Wir halt im Keim zu ersticken. Ja, und der Erfolg war halt der, dass im Jahr 1992 gab es eine MNET-Umfrage und 74% der Befragten waren für eine Grundgesetzänderung zur Reduzierung der Zahl der Asylsuchenden. Das heißt also, die Propaganda hat halt ihren Erfolg erzielt, auf jeden Fall. 74% der Deutschen waren dafür, dass das Grundgesetz geändert wird. Ja, und das Ergebnis von dieser Aufhetzung waren die Pogrome in Hoyerswerda, Mannheim und Rostock, die für mich ganz klar abzugrenzen sind zu den Brandanschlagsserien und Übergriffen auf Migrantinnen durch organisierte Neonazis, weil in Rostock, Hoyerswerda und Mannheim war wirklich irgendwie das sogenannte Volk auf der Straße. In Mannheim, möchte ich mal kurz ausholen, sind die Neonazis nicht aufgetreten. Sie sind nicht aufgetaucht. Es kam wirklich aus der sogenannten Mitte. Und das ist für mich der Beweis, dass es halt Pogrome, dass man Pogromstimmung, die aus der Mitte heraus dann erfolgt und zuschlägt, tatsächlich in einer Gesellschaft schüren kann. Man kann so ein Klima schüren, so dass halt Neonazis erst gar nicht benötigt werden, sondern wirklich halt irgendwie das sogenannte Volk halt die Sache in die Hand nimmt und den Ausländern zeigt, wo der Hammer hängt. So, weil sie sich halt in ihrem Wohlstand halt bedroht gefühlt haben. Was durch solche Bedrohungsszenarien halt, wie gesagt, initiiert wurde. Und dazu muss man sagen, hier geht es um einen Krieg, in dem Deutschland genau zu der Zeit mitmischen wollte. Halt auch mal wieder Deutschland sein Ding ordentlich reinhalten wollte, wieder Krieg machen wollte. Und in dem Moment, wo halt das, der Asylkompromiss erzielt wurde, also das Asylgesetz halt verändert wurde, wurde ja auch halt dem Kriegseinsatz des deutschen Militärs zugestimmt im gleichen Zuge. Also das ist für mich auch eine Sache, die halt sehr stark zusammengehört. Man macht Kriege und möchte aber die Flüchtlinge nicht aufnehmen. Also Spiegel hat zum Beispiel ein Cover gehabt, da stand drauf, sind die deutschen Drückeberger. Das, beim Aussuchen der Cover sieht man, dass sie halt auch diesen Krieg sogar noch mitbefürwortet haben. Genau, und sie wollten den humanitären Einsatz. Total. Genau. Und damals sind so zum Beispiel, also die Grünen haben das ja damals durchgedrückt und da gab es zum Beispiel einen Aufkleber, da war so Fischer dargestellt und da stand, wollt ihr den totalen humanitären Einsatz? Also, genau, jetzt die Medien während Rostock. Das, wie Jochen Schmidt ja beschrieben hat und wie ich das eben auch nochmal halt besonders angeekelt dargestellt habe, war halt das Auftreten der Presse und der Medien vor Ort. Sie waren halt schon rechtzeitig alarmiert und statt irgendwie sich dazwischen zu stellen, also statt die Kamera wegzuwerfen und sich dazwischen zu stellen, haben sie die Kamera einfach draufgehalten. So, also Journalismus der untersten Schublade ist da halt, hat da stattgefunden. Und das Ergebnis ist das hier. Kurz daraufhin, durch die Bilderflut, die dann entstanden ist, weil ja die Presseleute halt hautnah dabei waren, sind halt bestimmte Fotos entstanden. Der Stern hat einen riesen Fotoreportage draus gemacht, die ich euch mal zeigen möchte. Machen wir nochmal eins zurück. Hier sieht man halt die bedrängte Polizei. Ne, wie lange, also wir sind im Schutz dieser Polizei, wie lange hält die Polizei noch aus, wie lange werden wir noch beschützt von der neuen Welle der Gewalt, also was auch komischerweise dann plötzlich noch als Welle bezeichnet wurde, ständig ging es um Wellen in den 90ern, so und weiter, genau. Hier, das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo man ja eigentlich den jungen Mann dran hindern sollte, vielleicht das zu tun, was er gerade vorhat, aber da wird halt einfach die Kamera drauf gehalten und halt fotografiert, um die Auflage zu erhöhen. Und am schönsten ist ja wohl immer noch das hier. Also das ist etwas, worauf ich mich jetzt bei dieser Veranstaltung nicht groß einlassen werde, aber danach ging das halt los, dass halt, also es gab ja Antifa-Demos danach, die halt schwer unterdrückt wurden und es wurde halt so argumentiert, dass links und rechts, da ging es los mit dem links und rechts ist ja gleich, das sind alles Randalierer, die Rostocker Täterinnen wurden halt mit den Leuten von der Hafenstraße und Brockdorf und sowas halt gleichgesetzt. Genau, Flammen gegen den Frust, auch wunderschön, schöner Titel. Hier wird dargestellt, wie halt jemand festgestellt wird, da wird halt mit Worten gespielt, oben ist das halt noch, also hier, hier wird er halt noch als Angreifer bezeichnet. Hier nehmen sie dann den Demonstranten fest. Und hier ist es dann nur noch ein Mann, der überwältigt wird. Also da wird halt ganz klar mit Bildern und Wörtern gespielt. Genau. Also auch so eine Sache, dieser Typ hat halt gerade auf die mit einer Sprengschusspistole auf die Bullen gefeuert. Das waren die Journalisten schon über dieses Bravourstück halt der journalistischen Leistung total stolz drauf, halt so ein Foto zu haben. Und dann haben wir hier halt nochmal die Darstellung von den Flüchtlingen. Das ist übrigens so die einzige Darstellung von den Flüchtlingen, die ich gefunden habe. Und es sieht so aus, als ob da vielleicht ein bisschen Mitgefühl rüberkommt. Aber wenn man sich die Unterschrift dazu durchliest, sicher sind sie hier nirgendwo, merkt man halt, was für eine Botschaft da gleich mit impliziert wird. So, Deutschland ist halt in so einem schlimmen Zustand, Deutschland selbst geht es so schlecht, dass halt hier niemand sicher ist. Auch eine arme, bemitleidenswerte Frau mit ihrem Kind, so ein bisschen wie Maria und Jesus, irgendwie haben hier halt keine Chance. So, sie sind sich hier ihres Lebens nicht sicher, also sollen sie gleich wegbleiben. Das ist Jörg und darunter steht, warte mal, das muss ich jetzt raussuchen. Jörg Hellwig, oder? Jörg Hellwig, genau. Seine Eltern haben Angst um ihn, wird da gesagt. Und, Moment, also jetzt hört mal gut zu. Jörg Hellwig ist nur gewalttätig, weil er vor Verzweiflung trinkt. Er zerstört sich selbst. Also, das ist ein Paradebeispiel für auch die Berichterstattung in den nächsten Jahren halt über die Täterinnen halt, die also ekelhaft empathisch war und es immer um verwirrte, entgleiste, fehlgeleitete Jugendliche ging. So, und dieser kaputte Ende 20er wird halt als Jugendlicher bezeichnet, wo deine Eltern sich um ihn sorgen halt so, ne? Genau. Genau, ich habe halt von diesem Sternartikel halt irgendwie nur die Fotos genommen, weil die halt einfach für sich selbst sprechen. Jetzt gehen wir mal inhaltlich darauf ein, wie die Reaktionen in den Medien waren halt, unmittelbar nach Rostock. So, erstmal der hässliche Deutsche. Der hässliche Deutsche, das war so eine bestimmte, ganz typische Art von Zeitungsartikel zu Rostock oder so eine ganz bestimmte mediale Reflexion, die sehr, sehr beispielhaft war für die Boulevardpresse zu der Zeit. Am 25., 26., 8., also unmittelbar nach dem Pogrom, wurden die Pogrome bereits nicht als Pogrome, sondern als Randale oder Ausschreitungen bezeichnet. Und dazu möchte ich halt kurz mal einen kleinen Schwenk machen zu dem Pogrombegriff, weil das ist bis heute halt, es wird bis heute vermieden, diese Ereignisse als Pogrome zu bezeichnen in den 90ern. Und da habe ich selber halt so ein bisschen für mich so die auf verschiedenen Seiten, unter anderem auf einer zionistischen Seite, Definitionen zum Pogrom halt zusammengetragen. Möchte ich mal kurz vorlesen. Also, von den Betroffenen geht keine Gefahr aus. Also die empirisch angewandte Definition. Von den Betroffenen geht keine Gefahr aus, sie sind nicht aktiv mit den Angreifern in einen Konflikt involviert. Die Angreifer sind Vertreterinnen der Mehrheitsbevölkerung und agieren im Kollektiv. Der Angriff erfolgt mehr oder weniger organisiert, hat aber starke spontane Bewegungsmomente. Es gibt eine wie auch immer geartete Unterstützung und eine große Toleranz durch den Staat und seine exekutiven Organe. Pogrome haben oft den Tod der Opfer zur Folge, sofern dies nicht unterbunden wird. Das Pogrom ist eine spezifische Vollziehung von Rassismus und setzt einen breiten Konsens, wie eine Opfergruppe in der Gesellschaft definiert wird, voraus. Soziale und ökonomische Aspekte spielen zwar eine Rolle, aber nicht für die Definition des Begriffs. Abgesehen davon, dass durch diese Denkweise Rassismen reproduziert werden können, birgt sie auch die Gefahr, dass der irrige Umkehrschluss, Pogrome seien eigentlich soziale Aufstände, als Rechtfertigung der Täter herangezogen wird. Unter Umständen leben in einem Pogrom nämlich auch nur Erinnerungen oder Pseudo-Erinnerungen an soziale Differenzen zwischen Tätern und Opfern auf. Oft geht staatliche Hetzpropaganda voraus, deren Erfolg zwar oft, aber nicht zwingend auf gesellschaftlich verankerten Ressentiments fußt, sondern umgekehrt sogar welche erschaffen kann. Selbst wenn die Regierung oder die Behörden nicht in jedem Fall die Pogrome provozieren, sondern nur wenig oder gar nichts zur Beendigung der Angriffe tun und vor allem, wenn sie den Strom von Bigotten und aufhetzenden Verleumdungen aufrechthalten, können die Aufstände nicht als spontan betrachtet werden, sondern zu Recht als Pogrom im engsten Sinne des Wortes. Und nach all diesen Kriterien sind die Ereignisse in Mannheim, Hoyerswerda und Rostock ganz klar als Pogrome zu bezeichnen. Ja, und in dieser Logik natürlich werden die Täter dann halt nicht als Neonazis vielleicht oder als Mörder bezeichnet, sondern als Chaoten, Kriminelle und was ich besonders bemerkenswert fand in einem Artikel als Rüpel und ja, oder halt wie gesagt empathisch als wütende, irregeleitete oder verwirrte Jugendliche. In manchen Artikeln bezieht man sich auf den Mob und auf diese unglaubliche Zahl von 3000 Klakören, aber zieht keine Erklärungsmuster heran und viele Artikel lassen diesen Fakt vor und reduzieren das halt nur auf halt Neonazis oder rechte Jugendliche. Wie wir es ja bei dem Spiegel-Artikel gesehen haben, da stand immer dann rechts flankierend Terror von rechts. Also auf den Mob wurde nicht im geringsten sich eingelassen. Was diesen Artikeln auch gemein ist, sind diese ungemeinen Krokodilstränen, die um das Ansehen Deutschlands vergossen wurden in den Artikeln und statt halt Mitgefühl mit den Opfern zu haben. Also wenn es einen traurigen Ton oder einen nachdenklichen Ton gab in diesen Artikeln, dann halt ging es um das Ansehen der armen Deutschen in der Welt. Und einer der Journalisten oder Autoren bringt es tatsächlich fertig, einen einzigen Tag nach dem Pogrom am 25. August denjenigen halt Geschichtsverfälschung vorzuwerfen, die halt zwischen der Reichspogromnacht in den 30ern und Rostock halt irgendwie verführt sind, Parallelen dazwischen zu sehen. So, den wirft er schon am 25.8. Geschichtsverfälschung vor. So, und Ja, genau. Und was ich halt an diesem Artikel besonders interessant finde, ist, es ist ja so, die Realität ist ja so gewesen, die Deutschen haben auf Ausländer eingeprügelt. Beziehungsweise die so klassische Situation war, viele Deutsche prügeln auf einen Ausländer ein. Ich sage jetzt mal dieses Wort, weil halt Ausländer hier viel benutzt wird. So, und hier mit dieser Wortmalerei oder, ja, oder mit dieser Darstellung wird das halt genau verkehrt. Die Ausländer, also das Ausland, das diffuse Ausland, prügelt auf das arme Deutschland ein. Also so die ganz, ganz viele prügeln halt auf den armen kleinen Holzmichel ein. Also man kann darüber lachen oder man kann reiern. Also. Und dann ja, kommt das nächste, das mag ich auch besonders gerne. Das müsst ihr euch mal im Moment auf euch einwirken lassen. Also Kohl hat sich wirklich hingestellt und hat Zitat generalstabsmäßig, also meinte er generalstabsmäßig, hätte die Stasi diese Krawalle organisiert, weil 4 Leute festgenommen wurden, ja, die früher beim MFS waren. Genau, und dass sie das halt mit eskaliert hätten und halt auch mit Mollys geschmissen hätten und so, gab es halt solche Gerüchte. Ich denke mal, da stand ein anderer Geheimdienst dahinter, ein eher westlich georteter, aber okay. Genau, und das ist jetzt die Argumentationslinie für den blöden Ossi. So, das will ich mal jetzt so provokant in den Raum stellen. Also es ist zwar von der Boulevardpresse, aber die etwas ernstere Presse, also die sogenannte seriösere Presse, hat sich schon halt mit dem Mob auseinandergesetzt und auch mit den Tätern. Und hat halt versucht, verschiedene Erklärungsmuster heranzuziehen. Und dazu gab es halt zum Beispiel die Argumentationslinie, dass man halt die sogenannten Quengel-Ossis, das ist ein Originalzitat, die Quengel-Ossis halt infantilisiert hat und stereotypisiert hat. Und zwar sie halt so dargestellt hat, dass sie durch den Sozialismus komplett verblödet sind, klar. So, haben 40 Jahre auch noch hinter der Mauer gelebt, kennen keinen Ausländer, so. Wer will es ihnen verübeln, ne? So, und das macht ja Angst. So, und sie haben halt auch keinen menschlichen Anstand. Das ist zum Beispiel auch so ein Originalzitat aus der Taz, dass die Ossis keinen menschlichen Anstand hätten. Und hinter die Wohnung und hinter das Obdach und ihrer Arbeit, die sie verlieren, halt ihren menschlichen Anstand gleich hinterher schmeißen. Das war so die Formulierung. Und er schmeißt Steine, um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Der blöde Ossi halt so, ne? Also damit werden auch Stereotype halt erschaffen und Stereotype sind einfach mal eine Vorstufe zu Rassismus. Das heißt irgendwie, das funktioniert wirklich in alle Richtungen. Um halt sich selber halt, also ich denke halt, das Bestreben halt zur Asylgesetzänderung kam ganz stark aus dem Westen, um halt von sich selber abzulenken. Und da wurde halt zum Beispiel auch in den Zeitungen gesagt, ja, wir Westis, wir kennen ja die Ausländer, wir haben kein Problem mit unseren türkischen Nachbarn, die Gemüse verkaufen und uns schön Döner machen. So, wir sind die Guten. So, das war halt so der O-Ton halt bei, oder sagen wir mal der Tenor bei den etwas seriöseren Artikeln. Was ich halt äußerst fragwürdig finde, so, weil Mannheim zeigt uns, so, dass es nicht die Ossis gewesen sind und halt auch die Gewaltwelle, die halt nach Rostock über Deutschland hereingebrochen ist. Also es hat in den Wochen nach Rostock 48 brennende Flüchtlingsheime in ganz Deutschland gegeben. Nicht nur im Osten, in ganz Deutschland halt so. Genau. Und was halt auch bei diesen seriöseren Artikeln halt irgendwie gesagt wird, ist, dass schon festgestellt wird, dass halt, wenn man jetzt das Grundgesetz ändert und dem Mob nachgibt, dass ein falsches Signal gesetzt wurde, was ja durchaus auch richtig ist. Aber der massenhafte Asylmissbrauch muss spürbar eingedämmt werden. So, also es wird nach wie vor von einem, also dieser Tatbestand von dem Asylmissbrauch wird halt kritiklos halt einfach hingenommen und wird gesagt, es gibt massenhaften Asylmissbrauch und obwohl ein Bürgerkrieg in Europa irgendwie vor Deutschlands Türen stattfand, irgendwie wird von Asylmissbrauch geredet und der müsste halt spürbar eingedämmt werden, weil die armen Deutschen haben ja überhaupt kein Vertrauen mehr zu den Politikern, die ganzen Asylanten hier einfach mal reinlassen. Und sie brauchen jetzt die Solidarität. Also es läuft letztendlich auch dasselbe hinaus wie bei der Boulevardpresse. Man solle Solidarität mit den armen Deutschen haben und nicht mit den Scheinasylanten. Auf die Täter und nicht auf die Opfer wird der Fokus gesetzt. Und auf diese Weise kommt es zu einer Opfer-Täter-Verdrehung. Die Deutschen sind die Opfer und die sogenannten Scheinasylanten, die halt denen auf der Tasche liegen, sind halt die Täter. Und haben es letztendlich dann auch nur verdient, halt wieder rausgejagt zu werden. Genau. Was man an der Stelle nochmal sagen kann, ist halt, dass wir hier sehen, dass die Medien halt nicht nur in eine Seite halt gestalten, in den Diskurs eingegriffen hat, indem sie sich halt zur Propagandamaschinerie der, ja, die Herrschenden sagt man ja nicht mehr, also der Regierung gemacht hat, so ein Klima erschaffen hat, also die Medien ganz stark daran beteiligt waren, ein rassistisches Klima zu erschaffen, was Pogrome ermöglicht hat. Und nachdem dann die Pogrome stattgefunden hat, also nachdem es geknallt hat, wurde halt genauso der Druck dann zurückgeleitet an die Regierung, von unten nach oben, über die Fehlinterpretation und Reduzierung oder der Kausalketten, die dahinter steht. Halt der Kausalkette, die hinter Pogrom steht, so, die wurde stark reduziert und uminterpretiert in so diese Argumentationslinien, die ich gerade erwähnt habe, um halt nochmal den Druck auf die Politiker zu erhöhen, dass jetzt das Asylgesetz wirklich, wirklich mal jetzt geändert werden muss. Weil so geht es halt nicht weiter, so schlittern wir halt in einen Bürgerkrieg rein. So, und nach hier 1. September 1992, die Hetze geht weiter. Also anstatt, dass die Presse mal sich jetzt mal überlegt, ob sie, wie viel sie Verantwortung an diesen Ereignissen trägt und halt auch mal die Gangart zu ändern und den Ton zu ändern, hetzen sie halt einfach weiter. Also das ist, ich meine, was ist denn das für ein Szenario? Also da wird halt irgendwie beschworen, das stimmt gar nicht. Ich habe das recherchiert. Es wurde halt gesagt, jetzt müssten irgendwelche deutschen Familien Platz machen in ihren Wohnungen, in ihren Privatsphären und da halt Asylantenfamilien reinzulassen halt so, ne? Also es ist eine Lüge, es ist eine ganz klare Lüge. So einen Plan hat es niemals gegeben. Zu der Boulevardpresse oder sagen wir mal zu der deutschen Presse nach Rostock kann man halt Folgendes sagen, dass nachdem das Asylgesetz halt dann letztendlich halt 1993 geändert worden ist, hat das Thema Zuwanderung in der Presse ein bisschen an Bedeutung verloren und stattdessen wurden halt irgendwie solche Sachen wie organisierte Kriminalität durch Ausländer oder Russenmafia halt in den Mittelpunkt gerückt. Und dass die Thematik Asylantenflut wurde halt durch Kriminalitätszuschreibungen und den vermeintlichen Missbrauch des Sozialstaates ersetzt. Im Frühjahr 2004 hat dann die Bild dieses Thema wieder aufgegriffen und hat dann gleich eine ganze Artikelserie veröffentlicht über eine kriminelle libanesische Familie. Und zwar mit solchen Schlagzeilen wie: Hier wohnt Brems schlimmste Asylfamilie und die Asylabzocker. Und daraufhin wurde sie halt zum ersten Mal von dem deutschen Presserat halt 2004 gerügt, weil sie halt gegen das journalistische Ethos verstoßen haben. Und natürlich etwas sehr spät und sehr euphemistisch. Im Jahre 2004 erst. Ja, das ist so viel dazu zu sagen, wie das heute weitergeht mit rassistischer Hetze in den Zeitungen, wissen wir. So, heute wird der Islam halt oder beziehungsweise Muslimen fokussiert. Es werden Bildmontagen halt veröffentlicht, wo eine unüberschaubare Menge betender Muslime vor dem Reichstag dargestellt werden. Jürgen Trittin halt irgendwie, halt als er halt angeregt hat, dass man ja vielleicht Musliminnen an ihren eigenen religiösen Feiertagen vielleicht freigibt, ohne dass sie halt dadurch einen Nachteil haben, haben sie ihn halt mit Turban und Schnurrbart und Palituch, glaube ich, irgendwie dargestellt und suggerieren halt darüber halt dieses Bild, dass halt eine schleichende Islamisierung halt in Deutschland stattfindet und erschaffen damit halt ein neuerliches Bedrohungsszenario. Und der Spiegel haut natürlich wieder mal in genau die gleiche Kerbe. So viel dazu. Der letzte Punkt ist der, was hier stattfindet. Ich habe das eben halt schon mal angedeutet, dass die Täter komplett in den Mittelpunkt gerückt werden, sich mit den Tätern auseinandergesetzt wird. Man redet über ihre Kindheit oder über den Vater, der halt früh gesoffen hat oder keine Ahnung was. Und es wird nicht über die Opfer geredet und die Opfer werden nicht dargestellt. So, und das ist damals halt auf diese Weise passiert, indem, wie gesagt, hier Negativhelden geschaffen werden, Rebellen, also sie werden sehr rebellisch dargestellt, nicht als Feiglinge, sondern als Rebellen, die gegen das System halt und gegen halt, ja, gegen die Zustände halt aufstehen und halt ihr Schicksal halt selbst in die Hand nehmen, auch wenn man das nicht ganz toll findet, irgendwie gewinnt man ihnen doch eine Bewunderung deswegen ab und gleichzeitig darf man nicht vergessen, was für eine Ausstrahlungskraft das den Neonazis halt verleiht. Also genau solche Titelbilder machen einfach Lust also dass das rechte Jugendliche, also Jugendliche, die eh schon so ein bisschen rechtsgerichtet sind, mit ihrer Situation unzufrieden sind oder keine Ahnung was, halt irgendwie sagen, ja Mensch, bei dem Verein mache ich mit so. Also das scheint echt Spaß zu machen. Genau. Und dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen solcher Darstellung von Nazis und halt neuerlichen Gewaltwellen. So, das wurde schon längst dargestellt. Da hat der, wie heißt er, der die Mannheim-Veranstaltung gemacht hat? Möller. Möller, genau. Der hat das ziemlich gut dargestellt, so die Statistiken. Der hat immer gezeigt, dass nach so einem Pogrom und so einer Berichterstattung die Anzahl der fremdenfeindlichen Übergriffe halt also exorbitant in die Höhe geschnellt sind halt. Ne? Also das weiß man eigentlich. So, und dann im Jahre 2011, was haben wir da? Jeder von uns, wenn wir die Augen zumachen, können wir uns genau die Gesichter von diesen drei Menschen, haben wir sie vor Augen, aber kein einziges Gesicht von den Opfern, die halt ermordet worden sind. Und das ist eine ganz klare Manipulation, die wir an diesem Beispiel an uns jedem Einzelnen sehen können, dass wir uns halt nicht an die Opfer erinnern können. So, dass nicht an die Opfer gedacht wird und dass deren Gesichter verschwinden. So, stattdessen haben wir halt diese drei Fressen die ganze Zeit vor der Nase. So, und müssen uns mit denen auseinandersetzen. So. Und jetzt werden halt wieder Negativhelden erschaffen. Und für diese Überschrift, die Braune Armee-Fraktion, ja, weiß ich nicht, da ohne Worte. Also es ist, einerseits haut es in diese Extremismuskerbe, links und rechts ist gleich. Gleichzeitig werden diese Leute auf die gleiche Ebene mit den Leuten von der RAF gehoben so und die Unterschiede halt eingeebnet, nur weil also anhand dessen, dass halt beide bewaffnet irgendwelche Aktionen halt durchgesetzt haben. Und wir wissen, dass die RAF halt schon halt durch ihre Aktionsform einen gewissen Heldenstatus hat, so fragwürdig, klar, aber sie haben den Status halt einfach und der wird ihnen halt einfach, der wird hier kopiert und ihnen halt weggenommen und auf Nazis übertragen. Und ich schätze mal, viele Neonazis finden das richtig geil. So, das sind ihre Helden, die Pink Panther, das Pink Panther, Melodie wird jetzt bei ihren Kundgebungen immer abgespielt. Also die Wirkung hat, also da kann die Presse sich wirklich selber wieder auf die Schulter klopfen. Diese Wirkung haben sie halt auf jeden Fall erzielt. So, es gibt immer eine Radikalisierung und halt auch eine Art Zusammenhalt irgendwie, weil es halt Identifikationsfiguren gibt. Zwei davon sind ja jetzt auch tot, also umso besser halt geeignet, halt als Märtyrer dargestellt zu werden. Und deswegen sage ich so, dass man halt auf jeden Fall, gerade was jetzt die aktuellen Sachen anbelangt mit einer NSU-Mordserie, dass jede Gruppe, die sich mit diesem Thema befasst, wirklich halt auch seinen Fokus auf die Opfer setzen sollte, dass die Namen und die Gesichter nicht vergessen werden, sondern halt dargestellt werden im öffentlichen Raum, bei Artikeln, die man veröffentlicht. Immer wenn man dieses Thema thematisiert, sollte man diese drei Leute weglassen und stattdessen halt meiner Meinung nach halt die Opfer darstellen. So, damit es halt einfach eine Spur hinterlässt. Dass damit diese Menschen, die für nichts und wieder nichts gestorben sind, so einfach nur weil sie dort standen, schwarze Haare hatten und in einem Laden standen irgendwie, dass die nicht vergessen werden und dass sie halt eine Spur bei uns hinterlassen halt. In der Geschichtsschreibung. So, und genauso auch Rostock und die Opfer von Rostock und den anderen Pogromen. Ja, und in dem Sinne ist halt auch diese Veranstaltung. Das war's.